Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kapitel bei den Schwert und Schild Tagebüchern, hätte ich fast gesagt, bei den Karmesin und Purpur Tagebüchern. Und ja, wir haben einiges erlebt. Ich weiß nicht, wie da gerade dein Mindset ist, aber es ist einiges passiert, aber irgendwie auch wieder nicht. Wie ist da dein Gefühl? Ich bin viel gelaufen und ich habe viel gegessen. Also im Spiel. Ich wollte gerade sagen, im echten Leben. Habe ich auch viel gegessen, ja. Nur nicht so viel gelaufen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo sind wir stehen geblieben? Was war das Letzte, was wir gemacht hatten? Ich glaub, der Leuchtturm und die Aussicht von dort oben und Nemida, mit der wir gequatscht haben. Und danach ging es dann so weiter, dass wir dann entlassen wurden in die Wildnis der Freiheit der Paldea-Region, mehr oder weniger, zumindest vom ersten Gebiet, und uns da dann in Richtung Pokémon Center orientieren sollten, aber wir beide irgendwie durch die Wildnis gelaufen sind und verschiedene Pokémänner gefangen haben, ne? Ja, also vom Leuchtturm ging es dann Richtung nächstes Ziel quasi, wo wir große Schlenker gemacht haben, sag ich mal. Aber ich glaube, genau das ist ja auch, was man in dem Spiel machen soll. Wir haben viele Items gefunden, neue Pokis, die wir, glaube ich, beide noch nicht gesehen haben. Ja. Also ich ja sowieso nicht. Was auch richtig viel Spaß gemacht hat. Wir haben unseren Flamingo-Mann gefunden oder Frau. Ja, aber der hat ja auch einen komischen, sehr flamingohaften Namen. Wie war der noch gleich, weißt du das? Es klang halt sehr, sehr ähnlich wie das legit existierende Wort Flamingo. Flamingno? Flamingno. Flamingno. Es ist halt wirklich strange. Also das ist halt, wenn man ein Pokémon hat, was legit einfach aussieht wie ein Tier und dann auch noch zusätzlich genau wie ein Tier heißt, ist das schon ziemlich ja. Crazy. Ja. Also eigentlich einfach zu merken, aber irgendwie auch nicht, weil ich finde das mit diesem, also mit dem Ende K-N-O ist halt schwierig auszusprechen, find ich jetzt. Flamingo. Nee, aber ansonsten, wir sind ja quasi das erste Mal so wirklich frei in der Wildnis rumgelaufen und haben verschiedene Pokémon gefangen. Da gab es dann noch einen kleinen Zwischenstopp mit dem Pokécenter, mit der Pokécenter-Tankstelle, da werde ich auch nochmal gleich was zu sagen, aber so generell von diesem Fang- und Spielerlebnis so in der Wildnis. Ich find's süß, es ist ja, ich sag jetzt mal, ähnlich zu Legends Arceus. Nur, dass ich finde, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin gespannt, was du sagst. Aber ich habe das Gefühl, in dem Spiel jetzt hier, also in Karmesin Purpur, gibt es mehr Pokémon als in Arceus. Ja, das auf jeden Fall. Also die Anzahl der einzelnen, ne, Pokémon ist irgendwie mehr, außer wir haben jetzt zum Beispiel Sproxy gefangen. Da war irgendwie nur ein einziges auf dem einen Punkt auf der Map sozusagen. Aber ansonsten haben wir mega viele Ferkulis. Also die sind überall. Und was ich ja schon, ich glaube, das letzte Mal schon erwähnt habe, ist, dass ich ganz witzig finde, dass wenn man in einem Kampf ist, egal jetzt mit welchem Pokémon, man ja die Kamera schwenken kann und im Hintergrund laufen immer noch Pokémon rum. Und ich hatte dann die ganze Zeit schwitzende Ferkuli um mich herum. Es sah wirklich so aus, als ob die geschwitzt haben. Das ist halt wirklich crazy. Ja, da sind immer so die Wassertropfen geflogen. So. Also, und dann auf einmal waren es auch einfach zwei schwitzende Schweine, die hinter mir standen. Das ist halt wirklich bizarr. Ja, ging mir ganz ähnlich. Ich finde es generell sehr, sehr cool, dass man hier die Hintergrundumgebung halt auch noch sieht und dass man da quasi keine eigene Kampfinstanz hat. Ich finde das auf der anderen Ebene aber auch so ein bisschen inkonsequent, dass man eben nicht wie in Legends Arceus dann rumlaufen kann im Kampf. Das stört mich irgendwie. Generell habe ich halt bei einigen Features tatsächlich, die ich in Legends Arceus lieben gelernt habe, hier tatsächlich Features vermisst, ne? Also das mit dem, dass man nicht herumlaufen kann, das stört mich eigentlich weniger, weil ich es in Legends Arceus auch nicht gemacht habe, so viel. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass man diese Funktion hat und das Pokémon quasi so ja in den Kampf schicken kann, was wir ja auch in den Trailern schon gesehen haben. da habe ich gemerkt, ich habe ja Fillori als Starter-Pokémon und das ist bei mir und bleibt bei mir auch wahrscheinlich immer und ewig auf Platz 1. das ist zum Beispiel ganz gut gegen Ferkuli. Aber wenn zum Beispiel so ein, wie heißt es, Pomel da ankommt, dann kriegt es das zum Beispiel nicht platt. Also zumindest war das vorher noch nicht der Fall. Mittlerweile ist mein Fillori Level 13, da sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus bei einem Pomel auf Level 8 oder 6 oder sowas. Aber die Funktion finde ich eigentlich ganz cool. Aber wir müssen noch irgendwie herausfinden, ob wir an Pokémon kommen, die auf Bäumen sitzen. Ja. Es ist halt auch einige Male aufgefallen, dass Pokémon, also du hattest Pachirisu erwähnt gehabt, genau. Pachirisu, was sich auf dem Baum versteckt hat, auch dieses neue, wie hieß es? Tarundel heißt es. Das Käfer-Pokémon, was auch gerne mal vor dem Baum hängt. Aber da hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da an den Bäumen zu rütteln und so weiter. So ein bisschen wie die gute alte Generation 2 Kopfnuss, wo man an Bäumen die Attacke Kopfnuss anwenden konnte. Also von der generellen Umgebung her, es macht schon echt was her, da durch die Gegend zu laufen, durch die Gegend zu streifen und von Pokémon zu Pokémon zu gehen. Aber da ist mir halt eben noch ein weiteres Feature aufgefallen, was mir aus Legends fehlt. Das habe ich auch schon einige Mal jetzt dir gegenüber erwähnt gehabt. Das Werfen von Pokébällen auf Pokémon. So dieses Anschleichen und Pokémon mit Pokébällen bewerfen und so, das ist schon eine Sache. Die habe ich so in Legends Arceus geliebt gehabt, das fehlt mir hier komplett. So, ich weiß nicht, ging es dir ähnlich oder vermisst du das gar nicht? Ja, so ein bisschen war es dann für mich verwirrend, weil man ja mit einem Pokéball werfen kann, aber das ja das Pokémon ist, was in dem Team auf Platz 1 steht, also bei mir halt Fillori, wie gesagt, und man dadurch diesen Encounter mit diesem wilden Pokémon hat, sprich, dass man halt kämpft oder kämpfen möchte oder will oder wie auch immer. Das war erst so ein bisschen verwirrend und ich habe zum Beispiel versucht, auch wegen den Pokémon, die auf den Bäumen sitzen, da den Pokéball gegenzuschmeißen, weil das ging ja so in Arceus auch, hat auch nicht funktioniert, aber gut, ich komme damit klar. Es ist halt immer noch Pokémon, aber trotzdem ja ein anderes Game. Also wir werden schon noch herausfinden, wie wir an die Pokémon auf den Bäumen kommen. Ja, ne, aber auch gerade hinsichtlich dessen, dass Arceus ja das vorherige Spiel war, finde ich halt ein bisschen schade, dass man dann doch, ist auch so Kleinigkeiten, was so Menüführung angeht und so, wo was mit welchem Knopf erreichbar ist und so, da habe ich das Gefühl, gerade wenn man so sehr von Legends Arceus mit diesem Minusknopf auf die Karte getrimmt ist und so weiter, ne, und dann da irgendwas ganz anderes vorfindet, man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man in Legends oder generell in dem vorherigen Titel Dinge einführt, die so von der Belegung und von den Features her im nächsten Titel komplett wieder auf den Kopf gestellt werden. Das finde ich sehr, sehr schade. Nee, aber ansonsten so von dem Abenteuer in der Wildnis, nenne ich es mal, in der Naturzone, ne? wenn man so will, ist es mir erspart geblieben, im Wasser zu ertrinken. Dir ja nicht, dir ja nicht, ne? Nee, ich bin einfach ans Wasser gesprungen. Ich wollte wissen, was passiert. Es waren, glaube ich, kleine hier Felino im Wasser, die ich unbedingt haben wollte. Und was hat der Bildschirm angezeigt? Du hast, also es ist schwarz geworden und dann kam so ein Textfeld und da stand irgendwie, du hast es wieder ans Ufer geschafft. Ich so, ja. Wow, und was ist jetzt mit dem Felino? Aber ja, also das mit dem Wasser scheint noch, da müssen wir noch warten drauf, ja. Wahrscheinlich. Fliegen ging dann relativ schnell schon zum Anfang an die Orte, die man besucht hat, glaube ich, so wie das in Pokémon immer ist. Aber ansonsten von der Sache her, ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Man kann ja an die Orte zurückkehren, so wie man das ja in allen anderen Pokémon-Spielen auch machen musste. Ja. Und dann holt man sich zum Beispiel auch die Items, die daran dort lagen oder sowas. Ja, ja. Wo du das Fliegen erwähnst, ne? diese einzelnen Flugpunkte, also es ist kein Fliegen auf dem Rücken von Miraidon oder Koraidon, sondern ein Fliegen von Stop zu Stop. Ich finde das insofern interessant, als dass da halt auch wirklich scheinbar, also wir haben auf der Karte gesehen, alle möglichen Poké-Zentren auf der Karte schon eingezeichnet sind, aber erst mit diesem kleinen Flug-Icon als Flugpunkte freigeschaltet werden. Ne, also man kann halt auf der Karte schon alle möglichen Pokézentren sehen, aber erst mit diesem kleinen Icon wird dann gekennzeichnet, dass man dorthin fliegen kann. Finde ich eigentlich auch ganz neckisch. Genau, wo wir über die Pokécenter sprechen, ne? Unsere Mission war ja eigentlich dann an der Stelle an die Pokézentren zu gehen, an die Pokécenter. Ich habe es im Podcast schon mit verschiedenen Personen immer mal wieder ulkigerweise probiert zu kommentieren als Tankstellen-Rip-Off und so und ne, die Pokémon, die mit Motorrad-Ästhetik daherkommen, die tankt man voll mit, ne, sind auch noch irgendwie fossil daherkommende Lebewesen. Von daher, ne, keine Ahnung, diese Tankstellen-Ästhetik schwierig aus vielerlei Gesichtspunkten. Ich weiß nicht, ob ich das auch bei dir und bei deinen Diskussionen gehört hatte mit anderen Leuten, aber irgendeiner hat mal gesagt, sie sind ungemütlich und dem würde ich auch zustimmen, weil das hat so was Schönes. Also jetzt in der Region, wo wir jetzt hier sind, zum Anfang geht es noch, weil ich sag mal, es ist grünes Gras, die Sonne scheint. Aber sobald es irgendwie anfängt zu regnen oder zu schneien, freut man sich ja, wenn man mal irgendwo reingehen kann und sich, naja, im Spiel halt aufwärmen kann, sozusagen, in Anführungsstrichen. Also es gibt mir auf jeden Fall immer ein besseres Gefühl. Das hast du jetzt bei diesen Tankstellen halt nicht, ne, weil die einfach offen sind und ich keine Ahnung, wie die Leute, die dort arbeiten, sich dann vor der Kälte schützen, wenn sie so in einem Gebiet sind, wo es halt schneit. Ich bin echt gespannt, ob sich da die Uniform oder das Outfit von den Leuten dann noch ändert. Und ansonsten finde ich es aber übersichtlich, ist gut zu erkennen durch diesen riesen, ich sag mal, dieses riesen Dach. Und ansonsten finde ich es ganz interessant, weil es gibt ja diesen, ich nenne ihn jetzt mal TM-Roboter, wo man seine TMs, glaube ich, herstellen kann, soweit ich das jetzt verstanden habe. Mir kommt es immer so vor, als wenn er blinzelt. Das Darth Icon meinst du, ne? Ja, es sieht aus, als wenn es blinzelt. Ich habe es jetzt nur einmal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, gibt auch so ein Geräusch ab, so ein Britzeln oder irgendwie sowas und dann sagt das halt ja willkommen und so. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie es da so weitergeht in Bezug auf die Technik und ob mir da jetzt dann irgendwann noch, also gerade weil ich ja Popo habe, was ja für die Zukunft quasi steht oder so Zukunfts-Pokémon quasi beinhaltet, also alles, was so technisch ist, bin ich gespannt, was mir da noch so über den Weg läuft. Ja, generell, also Ich tue mich da wahnsinnig schwer aus vielerlei Perspektive mit diesem Poké-Center. Da war so eine ältere Dame als NPC beim Poké-Center und da meinte ich, ja klar, ne, weil da auch nur so Tresen sind, so kleine runde Tischlein. Und die gute Dame, die erzählt mir irgendwas von, es ist schön, sich mit Leuten im Poké-Center zu treffen. Ja, Leute, einfach draußen stehend an so einem kleinen Tischlein, so wow, das wie kommt an so vor. Eine Imbissbude. Ja, es ist eine Imbissbude, so es ist. Noch die kleinen Schirmchen. Es ist, also keine Ahnung, ich finde es wirklich wahnsinnig schade. Ich würde es, glaube ich, noch verkraften, wenn es darum gehen würde, dass draußen in der Wildnis so kleinere Poké-Zentren sind, so kleinere, ich sag mal, Poké-Stops, um mal so ein Pokémon-Go-Term reinzubringen, und in der Stadt ein vernünftiges Poké-Center ist und so, aber selbst in der Stadt ist eine Tankstelle. Ja, also kann ich gar nicht verstehen, überhaupt nicht. Also wir sind ja jetzt nur von dem Leuchtturm in die erste kleinere Stadt. Da war das Poké-Center ja quasi davor sozusagen. Das kann ich noch verstehen, wenn das so tankstellenmäßig ist. Und dann ging es ja Richtung, habe ich jetzt vergessen, wie die Stadt hieß, aber Richtung große Stadt, wo ja die Akademie ist, die auch sehr, ich sag mal, präsent ist, weil die einfach das höchste Gebäude dort ist, nach diesen unzähligen Stufen, die man da hinauftrappeln muss. Da sind wir ja von Laden zu Laden gerannt. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll, dass die für jedes Teil, was man anziehen kann oder ausziehen kann, also Socken, Schuhe, Handschuhe, Rucksack, Mütze etc., die haben einen einzelnen Laden. Du musst also für ein Outfit durch die ganze Stadt laufen. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Aber ja, dass da halt das Poké-Center nicht so ein richtiges Poké-Center ist, wie man es kennt. Ja. Da haben wir uns ja beide umgeschaut, ne, wo ist der Klamottenladen, weil wir die langweilige, brave Schuluniform so ein bisschen aufpimpen wollten. Und ja, an der Stelle ist das schon ein bisschen ernüchternd, weil in mir hinterlässt das so ein bisschen das Gefühl von wegen, hey, die Kritik bei vorherigen Pokémon-Spielen war, wir haben viele Gebäude, die schön aussehen, aber die keine Funktion erfüllen, die nicht, wo man nicht reingehen kann. Und jetzt teilen wir einfach das eine Gebäude mit der Kleidungsgeschichte so auf, dass wir zig verschiedene Kleidungsläden haben und so ein bisschen diese Lücke füllen auf so einem ganz preiswerten Weg, ohne uns da was Neues überlegen zu müssen. Und das finde ich, also das ist das Gefühl, was in mir hinterlassen wird, ne? Also dieses Gefühl von wegen, Ja gut, ne, man kann jetzt in viele Gebäude reingehen, ist ja schön, aber die Gebäude sind halt alle so, da kannst du dann Sonnenbrillen kaufen, da kannst du dann das kaufen und das ist für das ganze Nutzerhandling ein kompletter Clusterfuck, oder? Aber nicht nur das, es ist ja mit dem Essen genauso. Es gibt unzählige Restaurants, es gibt auch, glaube ich, Restaurants doppelt. Also es ist zwar cool, dass man, da kann man das kaufen, da kann man dies kaufen und da jenes, aber du hast ja trotzdem zwischendurch noch ganz viele Gebäude, in die du nicht reingehen kannst. Und aber was ich noch cool finde, was ich weiß nicht, ob es das schon mal so in einem vorherigen Pokémon-Spiel gab, diese kleinen Stände quasi, die draußen sind, wo du dir ja auch Essen kaufen kannst. Krebs zum Beispiel habe ich gefuttert. Eis habe ich auch gefuttert. Ja, keine Ahnung. Man kann ja an allem immer rummeckern, ne? Entweder ist es alles auf einen Haufen, das ist blöd, oder ist es alles zu verteilt, das ist auch blöd. Ich finde so alles in allem die erste Stadt aber sehr cool. Ich bin da bestimmt auch noch nicht ganz durch, muss da bestimmt auch noch mal hier und da langlaufen, weil da gibt es auch so Gassen, wo man noch lang gehen kann. Und ich glaube, ich bin auch nur in die eine Hälfte bisher gekommen. Keine Ahnung, ob es in der anderen Hälfte noch andere Läden gibt, die ich jetzt noch verpasst habe. Dann gibt es noch Läden, wo man sich Zutaten kaufen kann für seine, ich weiß nicht, für seine Baguette-Macherei da. Ja. Soweit sind wir ja noch nicht. Da wurde noch nicht weiter drauf eingegangen, also auf das Campen. Man kann auch Zubehör fürs Campen kaufen, so Tischdecken etc. Haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, weil es noch nicht so relevant ist für uns. Und detailmäßig fand ich total süß, dass es so kleine Wagen gab, wo es so Pokémon-Luftballons gab. Ja. Die waren so niedlich. Aber leider nicht kaufbar. Also als ich die gesehen habe, hätte ich ja fast gedacht, dass man die dann so mitnehmen kann und dann als so ein kleines Goodie irgendwie so an seinen Rucksack schnallen kann. Genau, und dann hängen die da und dann weiß ich immer, wo du bist oder wo ich bin. Ja, das ist süß. Aber wo du das ansprichst, ne, du weißt, wo ich bin und ich weiß, wo du bist. Wir haben auch dieses, ne, wo wir dann auch das Poké-Center angesprochen haben, dieses Zusammenspielerlebnis ausgetestet. Vermutlich noch nicht in dem vollumfänglichen Rahmen, wie es eigentlich geplant ist. Aber zumindest haben wir uns quasi zusammen auf einer Spielfläche, auf einer Spiel-Overworld bewegt. Und an sich ist das schon ziemlich cool und gimmicky gemacht. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, als ob wir noch irgendwas übersehen haben, weil Tauschen und Kämpfen als Feature habe ich nicht gefunden. Zum einen finde ich es dann halt auch zusätzlich auch noch erschwerend, dass es dann immer über die Poké-Zentren läuft und nicht irgendwie einfach wie vorher im Ypsicom und so anwählbar war, diese Online-Funktion. Ja, schwierig, keine Ahnung. Also vielleicht kommt es erst noch. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen spielen, bis wir so wirklich frei uns bewegen können oder so. Ich weiß es nicht, aber ich finde es richtig cool, dass man sich trotzdem schon treffen kann, zusammenschließen kann und man trotzdem aber die Story voran oder fortwährend spielen kann. So, also nicht, dass man jetzt, ich treffe mich jetzt mit dir, aber wir können halt nur in dem, ich sag mal, Gebiet rumlaufen und wir können jetzt nur Pokémon fangen oder nur gegen Pokémon kämpfen oder nur gegeneinander kämpfen, sondern man kann halt auch quasi die ganze Insel oder die ganze Paldea-Region jetzt zu zweit erkunden, wenn man zum Beispiel sagt, wir gehen sowieso oder machen sowieso den gleichen Weg als erstes. Ne? Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Ne, wir sind ja dann auch weitergegangen in der Akademie und da, auch dort haben wir uns dann quasi an den Stellen, wo es dann halt nicht storytechnische Unterschiede gab, dann halt auch sehen können und gemeinsam da rumlaufen können. Das ist natürlich sehr, sehr cool und ja, ganz generell finde ich aber trotzdem, wirkt dieses Zusammenspielerlebnis ein bisschen auf einem sehr, sehr wackeligen Fundament gebaut. Also auch so Kleinigkeiten wie, dass ein Pokémon von mir gegen einen Carpador kämpft und natürlich ins Wasser geworfen wird. By the way, alle Pokémon, die dann in einem Wasserkampf sich befinden, haben dann so eine kleine Hover-Wasserplattform, was total ulkig ist. Aber das wurde dir beispielsweise gar nicht angezeigt, sondern mein Krokel war, als du den Kampf von mir gegen dieses Carpador gesehen hast, befand sich das Krokel unter Wasser. Tief unter Wasser. Ja. Es war einfach schon, also eigentlich tot. Im Anbetracht der Tatsache, dass es ein Feuer-Pokémon ist, ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich. Es war auch witzig, weil ich gesehen habe, dass das Carpador halt Platscher eingesetzt hat. So. Aber wenn wir jetzt, also wo du oder auch ich mit einem anderen Trainer gekämpft hat oder haben, das konnte man wiederum nicht sehen. Also da stand man halt nur so rum, so dumm als Charakter und der andere hätte sich so denken können, so was machst du jetzt da, wieso stehst du jetzt so doof in der Gegend rum? Aber man war halt in diesem Kampfszenario drin und das hat man nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht, ob es zu viel Aufwand gewesen wäre, das so umzusetzen, dass man es halt auch sieht. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ja, gut, muss ich jetzt vielleicht auch nicht. Der andere Charakter kann ja dann auch, oder der andere Mitspieler kann ja dann auch andere Sachen machen. Der andere kann auch gleichzeitig mit dem jeweiligen Charakter kämpfen. Das heißt, also im Prinzip spaltet sich der Spieler, also der Charakter im Spiel auf und der eine kämpft mit ihm und der andere kämpft auch mit ihm, aber wir kämpfen nicht zusammen gegen ihn. Ja, das ist ja das Ding, was ich gehofft hatte mit diesem Zusammenspielerlebnis, dass man halt nicht nur koexistieren kann und jeder spielt für sich die Story und macht für sich die Kämpfe, sondern dass das Spielerlebnis halt wirklich, ne, dass man zusammen zu zweit ein Pokémon bekämpfen kann. Oder ein Trainer. Oder dass man zu zweit dann einfach sagt, ne, bei Let's Go Pikachu und Evoli, da war es ja auch möglich, wenn man den Joy-Con, den zweiten Joy-Con nimmt, dass man da halt dann auch quasi diesen zweiten Phantomcharakter vom Himmel fallen lässt. Ja. Genau, deswegen. Und dann haben sich auch alle Kämpfe in Doppelkämpfe verwandelt. So, macht es natürlich einfacher, aber für den Fall, dass man das machen wollen würde, wäre es doch schön, dass Karmesin und Purpur das auch implementiert. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch. Ich habe ja auch schon wir hatten ja auch schon angesprochen, wir waren zusammen in der Akademie selbst. Wir haben quasi die Akademieaufnahme und die ersten Schritte in den Klassenräumen, Lehrerzimmern, Mensa etc. getätigt. Ja, wie sind da deine ersten Eindrücke? Ich fand es richtig cool, als wir da in die Klasse gekommen sind oder erstmal generell ins Gebäude. Die Eingangshalle ist einfach riesig und sie ist mega schön, wie ich finde. Und dann kommen wir ja nachher in die Klasse mit hier Sir, wie hieß er? Senior Jim, genau, ja. Das ist ja der Professor, / unser Klassenlehrer. Und ich finde das halt total süß, weil es ist so für mich so typisch japanisch. Ja, ihr kriegt jetzt einen neuen Schüler, komm doch herein, stell dich einmal vor und dann so, ja, hi, ich bin so und so. Und dann ist es total süß, dann fragt der Lehrer halt die Schüler oder unsere Klassenkameraden, ob sie denn Fragen an uns hätten. Und das fand ich total niedlich. Also es war so, wirkte für mich so ein bisschen lebendiger, als wenn das jetzt quasi nur so im Hintergrund so abläuft, ne, und das nur so vorbeizieht, ist man so mittendrin und das fand ich eigentlich ganz süß. Auf jeden Fall ist mir da in dieser, ich sag mal, Klassenzimmerszene, dieser ersten Klassenzimmerszene ganz schmerzlich aufgefallen, was dann auch schon so im Vorfeld vor Release an Kritik an Schwert und Schild kam, was so Framerate-Drops etc. angeht. Es gab viele Schülerinnen und Schüler, die so mit den Beinen gewackelt haben, ja, während sie da im Klassenzimmer am Start waren. Und da fällt sehr, sehr stark teilweise auf, dass die sich in gefühlt 2 FPS bewegen oder so. Und das sind auch so Dinge, ne, das sind ja keine Windräder im Hintergrund, die dann ruckeln oder so, sondern das sind halt, und das ist halt auch einfach so diese Menge, diese schiere Menge an einzelnen Charaktermodellen wahrscheinlich und so. Also das finde ich halt wahnsinnig schwierig, weil auf der einen Seite kommt dieses Spiel echt richtig toll und richtig, es skizziert eine wunderbare Welt daher. Und auf der anderen Seite sind dann so kleine Dinge, wo man sich denkt, ne? Es ist ein bisschen schade, ja. Aber ich hätte das echt nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest, weil ich auf die Beine gar nicht geachtet habe. Ich habe eher geguckt, wie die Charaktere aussehen, also habe eher so die Köpfe so angeguckt und mich eher auf die Story konzentriert, also auf die Fragen, die halt kamen, die man beantworten konnte und halt einfach das, was der Professor gesagt hat. Von daher hatte mich das gar nicht so großartig gestört. Nachdem wir den, Klassenzimmer, Klassenlehrer, Klasse kennenlernen Trakt da erstmal hinter uns gelassen haben, geht es dann weiter in die Mensa und ins Lehrerzimmer und dort fand ich es ganz cool und ganz organisch, diesen Aha-Moment zu haben, denn in der Mensa treffen wir ja den Pepper, den wir auch an dem einen Leuchtturm gesehen haben, weil der scheinbar irgendwie das erste große Nadelöhr war. Ne? Und dort dann tatsächlich das erste Mal dann aufploppend diesen Modus zu haben von, wie hieß es, Pfad der Legenden. Ist, Teil von Karmesin und Purpur ist ja tatsächlich, dass man sich zwischen diesen drei Wegen flexibel bewegen kann. Es gibt drei Achsen des Spielerlebnisses, der Handlung mehr oder weniger. Und diese kann man quasi frei nach Lust und Laune, frei Schnauze halt ergründen und erkunden. Und als dann quasi diese Pepper-Storyline hier in der Mensa erstmal aufkam und danach dann tatsächlich auch die weiteren Achsen, ne, der Besuch dann danach beim Lehrerzimmer mit Nemila war das, ne? Wo dann auch die, was war das, Liga-Leitung, die Liga-Leiterin denn vor Ort war und so weiter. Das war eigentlich schön, so diesen Aha-Moment zu haben von wegen, ah, okay, jetzt an der Stelle tun sich so langsam diese einzelnen Pfade auf, ne? Also quasi die Einleitung sozusagen, die wir jetzt quasi hinter uns haben, so diese ersten Schritte in dieses Spiel sind jetzt quasi gemacht und jetzt können wir uns halt, ja, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, wahrscheinlich entscheiden, womit man halt anfängt oder, weiß ich nicht, man macht alles gleichzeitig. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt weiter hingehen können. Also unsere, ich vergesse ihren Namen, du hast ihn gerade gesagt, Nemila, oh mein Gott, Nemila ist ja so unsere, ich sag mal, unsere führende Person, so wie das ja in den anderen Pokémon-Spielen auch immer war, unser Gegner. Ja, wir treffen uns denn hier und wir treffen uns denn dort und ich gehe schon mal vor und so. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie es da weitergeht. Im Lehrerzimmer ist jetzt nicht so viel passiert, fand ich. Also wir haben halt nur von der Liga oder ne, von den Arenen und so erfahren. Sie hat uns die Arena-Leiter in die Karte gezeichnet sozusagen oder markiert. Ja, und dann fand ich noch sehr, sehr spannend, also wir waren ja noch in der Mensa, in der Cafeteria, da ist noch was ganz Interessantes passiert, denn wir haben einen Anruf bekommen auf unser Smart-Router. Genau. Und das ist halt auch insofern interessant, weil ne, nachdem wir Pepper hat so ein bisschen skizziert, ne, mit diesem, oh Gott, das habe ich mir das aufgeschrieben? Doch, Zone 0, dieser große Krater in der Mitte der Paldea-Region hat einen Namen und zwar Zone 0. Hat er auch so ein bisschen erzählt, dass hier auch mit diesen womöglichen beiden Donphan-Formen, ne, dieser, ne, je nachdem, welche Version wir haben, Karmesin oder Purpur, die Zukunftsform, die Vergangenheitsform etc. Wir haben ihn dann mit seinem Buch gesehen und so. Also ne, wir haben auch so von seiner Reise und dieser Rezeptsuche da so einen kleinen Abriss bekommen. Und danach kommt dieser mysteriöse Anruf rein. Wir bewegen uns von ihm weg. Dieser Anruf kommt rein. Wir bekommen die Info, ja, ich weiß, wer du bist. Dein Smart-Rotum wurde gehackt von mir und so. Und wir wollen Team Star aufhalten. Und das ist halt ein sehr, sehr interessanter Turn, weil da hatte ich das erste Mal wirklich so, also es hat mich so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du dich ja an das Postgame erinnerst von Pokémon X und Y. Ist schon eine ganze Weile her wahrscheinlich. Es hatte ein sehr, sehr ähnliches Geschmäckle irgendwie, dieses ich bekomme einen Anruf, aber es ist, ich weiß nicht woher und es ist alles so ein bisschen mysteriös und ne, keine Ahnung, so ein bisschen, alles so ein bisschen shady. Ja, keine Ahnung, an der Stelle, was glaubst du, was hat es da mit dieser mysteriösen Person, die scheinbar einen Groll gegen Team Star hat, auf sich? Und ne, danach kommt ja auch der Direktor Clavel rein und tut so, als ob er nicht mitgehört hat und sagt dann trotzdem, mysteriös, Team Star. Oh. Ja. Also die mysteriöse Anruferin, nehme ich mal an, gibt uns den Namen, also ihren Namen. Ich schätze mal, es ist ein Deckname, Cassiopeia oder Peia. Man muss dazu sagen, man hat, bevor man in die Akademie kommt, noch einen Encounter schon mit Team Star, die quasi ein Mädchen bedrängen, was wir auch schon gesehen haben alle, glaube ich. Und zwar ist das das Mädchen mit dem super süßen, flauschigen Evoli-Rucksack. Und sie bedrängen sie halt, dass sie doch bitte Team Star beitreten sollen, weil sie so eine gewisse quasi Anzahl haben, die sie in das Team halt aufnehmen müssen anscheinend. So hat sich das angehört. Und ja, daraufhin kommt dann in der Akademie eben dieser Anruf. Sie sagt, also diese Cassiopeia, mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternstaub zu verwandeln. Also ich bin echt gespannt, wer so dahinter steckt. Also vielleicht ist das ja das Mädchen. Wie hieß sie noch? Mir fällt ihr Name gerade auch nicht ein. Also ne. Habe ich schon öfters gelesen und der Direktor hat es ja auch gesagt, weil wir ja mit Nemila, ja, ich hab's bald, den Direktor im Foyer oder im Eingangsbereich der Schule auch getroffen haben und davon berichtet haben, ja, hat den Namen auch erwähnt, aber ich habe es vergessen. Also vielleicht ist sie Cassiopeia, kann ich mir irgendwie vorstellen, weil das Mädchen ist ja doch so sehr geheimnisvoll, gerade weil sie so schüchtern scheint. Und dann geht es noch weiter mit noch mehr interessanten Infos, denn danach geht es ins Büro des Schulleiters. Oh ja. Ja, und da sehen wir erstmal einen großen Raum mit vielen Schreibtischen, aber nur einer ist besetzt, und zwar seiner. Und er hat ein paar Fossilbilder oder was auch immer so im Hintergrund. Ja, und er will uns jemanden vorstellen, ne? Ja, und zwar die beiden Professoren Futurus und Antiqua. Und das ist natürlich interessant, weil ne, wir haben sehr, sehr viel Einführung in diese Pokémon-Welt von Karmesin und Purpur durch Clavel, durch ne, Senior Jim, der jetzt auch da ist, aber auch durch, wie hieß die, Nemiras, jetzt fange ich auch an. Jetzt lernst du den Namen von ihr und ich vergesse ihn so. Namibia? Nee. Wir kriegen das noch hin, wir schaffen das noch. Auf jeden Fall die... Nemila. Nemila? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir auch sehr viel Einführung von ihr noch bekommen. Genau, du suchst nach... Ich suche, ich hab glaube ich nichts. Genau, nee, an der Stelle, wie gesagt, wir werden den Professoren Antiqua und Futurus vorgestellt und bekommen mal so ein bisschen Background und so ein bisschen Guide zu den legendären Pokémon Miraidon und Koraidon, denn wir erfahren tatsächlich, ne, was wir uns vorher in dem vorherigen Tagebuch schon gedacht haben, ne, wir haben den Ball von Pepper bekommen. Pepper ist der Sohn von den Professoren Futurus und Antiqua. Und ne, an der Stelle, dieses Pokémon stammt scheinbar irgendwie aus dem Fundus der Professoren. Ja, und das wird tatsächlich effektiv bestätigt. Das ist mein Pokémon, sagt der Professor oder die Professorin. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was da für eine Verbindung existieren könnte, weil ne, dieser, wie hieß er, die Zone 0, dieser Krater in Paldea wird referenziert wieder, dass dieses Pokémon scheinbar dort herkommt. Also hier wird auch nochmal so ein bisschen das Mysterium aufgebaut um das legendäre Pokémon und der Professor selbst, der Direktor selbst, der quittiert das am Ende dann auch noch. Ne? Es wird irgendwas gesagt von wegen, ah, du warst doch nicht wirklich selbst in der Zone oder irgendwie sowas in der Richtung wird am Ende gesagt. Sehr, sehr spannend. Ja, als du Futurus gesehen hast, als du Antiqua bei mir auf dem kleinen Bildschirm im Augenwinkel gesehen hast, was waren da so deine Gedanken? Also, großes Fragezeichen irgendwie auch. Also ich mache ja Screenshots weiterhin auch. Es ist doch ganz gar nicht so schlecht, weil er zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, aber er weiß meinen Namen oder unseren Namen und die Matrikelnummer, die aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zahlen besteht, was ich mir nie merken kann, wo ich so denke, woher weißt du das? So, und dann, wie du schon gesagt hast, erzählt er uns ja, zeigt uns auf dem Bildschirm, glaube ich, auch, wo er da quasi ist oder wo die, ich sag mal, das Labor ist, in dem er arbeitet, so genau halt am Krater. Und erzählt uns ja, dass das Pokémon Miraidon, Koraidon eben seins ist, wo ich dann so denke, ja, okay, und wo hast du das her? Und kannst du mir nicht vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen? Aber es kommt keine Info. Die einzige Info, die wir noch kriegen, ist, dass es halt noch geschwächt ist. Aber wir wissen nicht, warum. Keine Ahnung, ob er es weiß, aber ich nehme mal an, ja. Und dass es halt momentan in so einer Reitform ist oder genau. Fortbewegungsform oder wie auch immer er das genannt hat. Ja, und das ist halt so von wegen so, ja, wahrscheinlich, ne, ist es irgendwann halt wieder fit, so hat sich das angehört. Also, so wie du immer so schön sagst, sehr shady. Ja, an der Stelle, wie gesagt, wir sollen erstmal, also wir sind jetzt auch im Auftrag des Professoren oder der Professorin unterwegs, wir sollen erstmal auf das Pokémon aufpassen. So, das ist quasi die Agenda, was diesen Story-Arc angeht. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt noch entpuppt und wie das weitergeht. und diese Reitform sich hoffentlich dann alsbald dann nochmal mehr und mehr freischaltet, weil wir haben auch schon draußen in der Naturzone, ich will ständig Naturzone nennen, ne? Das ist krass, draußen in der Wildnis. Im Freien, ja, in der Wildnis, genau. Im Freien haben wir halt auch schon verschiedene Gegenden gesehen, wo wir über den Radar auf der Minimap dann Pokémon angezeigt bekommen haben und dahin wollten, aber das scheinbar abgesperrt war durch Felsen etc. und man da möglicherweise dann erst mit Reitfunktionen halt hinkommt. Ich bin sehr gespannt. Eine Sache, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, ist, wir haben die erste Terra-Kristallisierung gesehen, ja, in dem Kampf gegen Nemila, Namibia. Nein, du nennst sie jetzt nicht Namibia. Der Pokémon Karmesin und Purpur, der Kampf gegen Namibia. Oh. Wir schreiben uns den Namen nochmal auf und wir werden ihn üben und dann haben wir es. Auf jeden Fall haben wir dort einen Kampf gegen sie gehabt, wo sie dann die Terra-Kristallisierung eingesetzt hat und haben dann auch später vor der Schule, bei dem Kampf gegen die Team Star-Leute, haben wir diesen Orb bekommen, durch den wir dann quasi die Terra-Kristallisierung freigeschaltet haben und selbst einsetzen konnten. Das ist natürlich sehr, sehr cool und war erstmal ganz geckig und schön umzusetzen. Es ist halt interessant, weil sich das Ding irgendwie auch wieder aufladen muss. Ich bin sehr gespannt, wie das dann so spielmechanisch dann über den Spielverlauf funktioniert. Aber an sich macht die Terra-Kristallisierung schon was her, oder? Es sieht richtig schön aus. Also ich kann die Kritik verstehen. Diese komisch großen Dinger, die Pokémon auf dem Kopf haben. Also Nackenschmerzen. Ja, das ist ja gerade bei den Startern zum Beispiel, bei so kleinen Pokémon oder auch bei Pamo, was ja winzig ist, wie ich finde, sieht es halt komisch aus, wenn da so ein dicker Kronleuchter oder diese riesen Pflanzen da auf dem Kopf sind. Aber ja, es glitzert halt auch schön. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass der Terra-Kristall aussieht wie ein Pokéball. So ein bisschen wie Richtung so Schwerball oder sowas. Also so dunkelschwarz, so die Richtung. Vielleicht auch so ein bisschen so lila-schwarz oder so. Und ja, dass man ihn aufladen muss, wusste ich noch gar nicht. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wenn man ein Pokémon Terra kristallisiert, hält das den ganzen Kampf, bis das Pokémon besiegt wird? Ich glaube ja, ne? Das finden wir noch heraus. Jedenfalls muss der Orb halt aufgeladen werden, sprich, wenn jetzt der Kampf vorbei ist und ihr vielleicht sowieso zum Pokémon Center müsst, weil ihr eure Pokémon heilen müsst oder wollt, dann lädt sich der halt gleich wieder mit auf. Das heißt aber, man darf dann halt auch nicht vergessen, dann diesen Orb wieder aufzuladen oder die Pokémon wieder aufzuladen, wenn man mal eine längere Strecke hat, wo kein Pokémon-Center ist und man vielleicht auch viele Gegner hat oder starke Gegner. Bin ich echt gespannt, ob dieser Terra-Kristall-Orb sich quasi noch, wie sagt man, sozusagen in Anführungsstrichen weiterentwickelt, dass er vielleicht auch länger durchhält oder so. Dass man den Leveln und Skillen kann, irgendwie sowas in der Richtung so vielleicht. Ungefähr, ja, das ist kein schlechter Einfall. Wär zumindest ganz cool, weil jetzt stell dir mal vor, du hast diese Situation, dass du längere Zeit kein Pokestop hast oder Poketankstelle? und ja, du hast halt doch stärkere Gegner oder was auch immer. Und dann kannst du diesen Terra-Kristall ja auch gar nicht nutzen. Das ist doch auch blöd. Bringt dir ja nichts. Ne? Ja, ich find's halt interessant, was da eventuell noch so spielmechanisch dann halt für das ganze Spielgefüge dann halt auch noch drinstecken könnte. Ja, aber ansonsten, so von meiner Seite aus war es das erstmal. Magst du mal kurz skizzieren, welche Pokémon befinden sich aktuell in deinem Team? Ja, Filori, habe ich ja schon gesagt, bleibt auch für immer und ewig wahrscheinlich, wenn die letzte Entwicklung nicht hässlich ist. Dann habe ich Tarundel, dieses süße Spinnen-Pokémon mit dem Wollknäuel auf dem Körper. Pamo natürlich, ich bin auch sehr gespannt, ob Pamo sich noch weiterentwickelt, das habe ich ja schon mal gesagt. Ferkuli, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Ferkuli wird sich noch weiterentwickeln. Hefel und Moment, Flamingo. Aber ja, es sind ja einige neue Pokémon und ich habe jetzt halt nur neue Pokémon in meinem Team, weil ich einfach wissen will, wie die sich so machen im Kampf. Und wie gesagt, ich bin auf die Weiterentwicklung halt total gespannt auch, weil wir haben ja auch schon ganz viele Pokémon, so wie Hopsprost oder Dickda oder hier die Hundemon, Hunduster gesehen, die eben jetzt von den alten Spielen sind, aber die kenne ich halt schon, deswegen gibt es nur neue Pokémon in meinem Team. Gib mir da ganz gleich. Also wie gesagt, was mein Pokémon-Spielerlebnis angeht, dieses Mal werde ich ja, also ich habe halt ein bisschen Gehirn, ne? Du warst ja live dabei, als ich die ersten Pokémon geschnappt habe, fällt mir ein cooles Spitznamenthema ein. Bei den letzten Tagebuch-Groß-Episoden, nenne ich sie mal, war es ja so, dass ich dann auch immer diese Spitznamen am Start hatte, irgendwie Doctor Who-Namen oder DC-Superhelden waren das, ne, wie gesagt, und an der Stelle, mir ist noch kein tolles Spitznamen-Thema eingefallen. Deswegen, ich glaube, dieser Spielverlauf wird bei mir komplett ohne Spitznamen stattfinden, traurigerweise. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht, ne, ihr werdet das ja hören im Karmesin und Purpur Tagebuch. Deswegen, gibt es noch zu diesem Eintrag des Tagebuchs noch irgendwas zu sagen von deiner Seite aus? Ich hoffe, ihr da draußen habt alle viel Spaß am Spielen. Sehr schön. Das hoffe ich doch sowieso. Im Zweifelsfall, wie gesagt, an der Stelle, auch wenn es keine Miauzgener-Folge ist, info@miauzgener.de, wenn ihr uns berichten wollt, was ihr erlebt in der Paideia-Region oder auf dem Discord-Server oder überall sonst. Aber ansonsten, ja, hören wir uns jederzeit gerne wieder im nächsten Eintrag von den Karmesin und Purpur-Tagebüchern. Tschüss.